WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und schon geht's los mit Edelgard. Edelgard ist 65. Guten Morgen, Edelgard. Ja, guten Morgen. Hallo. Weswegen Hallo. Rufst du an? Ich rufe eigentlich zu dem Thema von gestern an. Ah. Gestern hat es nicht mehr geklappt und bin ich heute dran. Ja. Blut war ja das Thema. Blut war das Thema, genau. Und es geht um meinen verstorbenen Mann. Ja. Wir haben jahrelang getrennt gelebt und hatten aber noch immer Kontakt. Also er war wirklich extrem Alkoholiker. Mhm. Und eines Tages rief er mich ein paar Mal an, immer wieder, und bloß sein Rufzeichen gesehen und wieder aufgelegt, also ganz komisch. Und jedenfalls hatte ich mir den Kopf gemacht, was wohl da sein wird, weil er mich immer anrief, wenn es ihm ganz schlecht ging. Also bin ich in den Garten gefahren, er hat überwiegend im Garten gelebt. Also ganz selten mal zum Schlafen, ist nach Hause gegangen. Und als ich dann kam, denke, ist ja alles zu, also Laube war zu, und habe dann trotzdem mal reingeguckt, wollte eigentlich wieder gehen. Und ja, da lag mein lieber Gatte auf der Couch und hatte einen Blutsturz gehabt. Mhm. Hatte dann über 3 Liter Blut verloren, war nicht mehr ansprechbar. Was genau bedeutet Blutsturz? Der hatte durch das Trinken bilden sich in der Speiseröhre Krampfadern. Ah, und die sind geplatzt. Und das heißt Varizen, und die sind geplatzt. Ah, und das heißt, das Blut hat er quasi erbrochen. Ja. Oder das kam aus dem Mund heraus. Es kam aus dem Mund und aus dem After auch, da kam es dann auch noch raus. So, dann war das ein sehr schlimmer Anblick, den du da vor Augen hattest. Naja, ich habe das ja, die Jalousien waren unten, ich habe das erst gar nicht so richtig gesehen, was da Sache ist. Ich denke, wieso stehe ich jetzt im Wasser? Und ja, da stand ich in seinem Blut. Es war so ungefähr 1,50 Meter Durchmesser, so eine Pfütze. In der du mittendrin standst? Ja. Was hast du da gemacht? Na, erstmal geschluckt, ja. Also ich wusste ja nun gar nicht, was nun Sache ist, weil er hat sich den Bauch gehalten, weil ja, der war über und über voll mit Blut. Das heißt, er lebte da noch? Ja, lebte noch. Ja. War aber nicht ansprechbar. Ich habe bin rübergelaufen, wir hatten dann eine Krankenschwester, die gegenüber gewohnt hat, die hat gesagt, ja, der wird sterben, also rufen noch ein Krankenauto. Sie hat gar nichts gemacht, sie sagt, sie kann da nichts machen. Also dann den nächsten Nachbarn informiert, der soll vorrennen zur Straße. Ich habe dann den Krankenwagen informiert, der hat sich erst noch verfahren. Und naja, jedenfalls kamen erstmal 2 Sanitäter, so ganz jung, die haben selber einen Schreck gekriegt. Ja. Die hatten den dann mit der Decke rausgezogen auf die Terrasse, und dann hatten wir erstmal, naja. Und dann kam der Notarzt und sagte eben, also... War er da noch ansprechbar? Nee, da war er nicht mehr ansprechbar. Wie lange hat er denn überhaupt das überlebt? Der ist in Koma gefallen, noch wie in gesagt. Im Garten. Ja, war... Und der Notarzt sagte, wird es wohl kaum überleben, weil so eine große Menge Blut überlebt man kaum, nicht? Ja. Und hat sich wieder erholt, hat nochmal einen Blutsturz gekriegt. Moment mal, wie er hat sich erholt? Er ist ins Krankenhaus gekommen und ja. hat sich... Ach. Lag da eine Woche. Ah, na, das ist ja ein Ding. Kam der nächste Blutsturz, hat sich wieder hochgerappelt, hat ja immer Konserven gekriegt, nicht? Und dann sagte man mir schon, also wir haben bloß getrennt gelebt, wir waren ja noch verheiratet, dass er eine Lebenserwartung höchstens, sowas überlebt man schlecht, und wenn überhaupt 2 Jahre, und dann geht wirklich jedes Organ so. So, jetzt hat er aber, wie du es gerade beschrieben hast, 3-mal das gehabt. Zweimal. Zweimal gehabt. Ja. Und dann? Und dann hat er so viel Wasser in den Bauch gehabt. Wie war es denn beim zweiten Mal dann? Hat er das? Das war schon im Krankenhaus wieder ins Koma gefallen. Da war aber überwiegend der Darm betroffen. Und hat er das auch überlebt? Er hat das auch überlebt. Lebt er heute noch? Nein. Der ist dann, wie gesagt, man sagte mir dann, 2 Jahre, eine Lebenserwartung von 2 Jahren. Mhm. Und ist dann 2 Jahre und 10 Tage genau, hat er das überlebt. Mhm. Immer wieder ins Krankenhaus gewesen, immer wieder, es hatte sich dann Wasser im Bauch gebildet. Mhm. Hat er denn, in der Leber wurde immer wieder punktiert. Ja. Hat er denn, nachdem das erste Mal passiert ist und er da schon dem Tod von der Schippe quasi gesprungen ist, hat er dann aufgehört zu trinken? Ja, er konnte aber nicht mehr. Er hat dann Tabletten auch bekommen, also ein Medikament, dass dieser Appetit weg ist. Mhm. Und dass er nicht, sonst fährt man ja ins Delirium, das ist ja ganz schlimm, nicht? Mhm. War. Aber dennoch kann man sagen, dass er diese schlimme Erkrankung oder diese Folgeerscheinung, das ist eine Folgeerscheinung des Alkoholkonsums. Ja. Kann man so sagen. Ja, der hat fast 20 Jahre getrunken. Ach du je. Das heißt, da hast du auch eine ganze Menge mitgemacht, während ihr zusammen wart. Sehr viel. Das glaube ich. Und dann, ich habe mich dann getrennt und hatte dann, es war ein verrücktes Jahr, gleich. Mein Schwager, meine Schwester war gestorben, mein Schwager übernommen als Pflege, der hat Demenz. Mhm. Ich hatte dann im Sommer, dann ist das mit meinem Mann passiert und das war im Juli und im August habe ich dann einen Schlaganfall gehabt. Erstmal. Ganz bewegte Zeiten. Ja. Aber ich verstehe, dass du das natürlich, dass dir das einfällt, wenn du das Thema Blut hörst, was wir gestern besprochen haben. Das war dermaßen schlimm, also... Und der hat sich wirklich, der ist eigentlich elendig krepiert, muss ich so sagen. Das war kein Sterben mehr. Mhm. War Liebe ganz Edelgard. Schlimm, die 2 Jahre. Und da lag ein junger Mann noch daneben im Krankenhaus. Ich habe dann gesagt, der hat auch getrunken. Und naja, mein Gott, man kann ja mal was trinken. Und dann sag ich, dann gucken Sie sich jetzt meinen Mann mal an. Mhm. Ja, das ist ein gutes Anschauungsmaterial dann. Liebe Edelgard, ich danke dir, dass du dich zu dem Thema nochmal geäußert hast und wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, nicht übermorgen, sondern am Sonntag bin ich in Berlin. Und zwar im Delphi Filmpalast. Und ich will euch sagen, was da abgeht. Wir zeigen, das ist eine Filmpremiere unseres Dokumentarfilms Domian Interview mit dem Tod im Delphi Filmpalast in Berlin, 19.30 Uhr. Es sind noch ein paar Karten zu haben, wie man mir sagte. Also wer Lust hat, der möge gerne vorbeikommen. Dieser Abend wird so verlaufen, der Film wird als Premierenveranstaltung gezeigt und danach gibt es eine kleine Pause. Und dann eine größere Talkrunde, unter anderem mit Charlotte Roach und auch mit mir. Und wir machen Talk mit euch. Das heißt, ihr könnt uns und mich dann auch befragen, alles, was euch interessiert, zu dem Film und auch generell hier zur Sendung. Nähere Informationen und Tickets bekommt ihr unter www.domian-der-film.de. Also, jetzt diese Woche Sonntag in Berlin, 19.30 Uhr, Delphi Filmpalast. Ich bin sehr gespannt. So, weiter geht's mit Manuela. Und Manuela ist 44 Jahre. Guten Morgen, Manuela. Guten Morgen. Hallo, Manuela. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema Cybermobbing. Cybermobbing? Also Mobbing im Internet. Ja. Hab ich vor ein bisschen was mehr als einem Monat persönlich erleben müssen. Was ist genau passiert? Also ich streame meine Spiele live im Internet auf einer Plattform. Mhm. Das heißt, die Spiele, die ich auf dem Rechner habe, können andere Zuschauer praktisch beobachten, sozusagen. Ja. Und ich spiele mit Webcam, weil ich es persönlicher finde. Mhm. Das heißt, du siehst die anderen Mitspieler dann auch? Nein, nur die sehen. Ach, die sehen nur dich? Genau, so. Die sehen nur mich und ich kann nur lesen, was sie mir gerade schreiben. Warum machst du das mit Webcam? Ich finde es persönlicher, muss ich sagen. Na gut, aber du hast ja nichts davon, die sehen dich ja nur. Genau, ich habe selber nichts davon, das ist richtig, aber ich finde es halt persönlicher, wenn derjenige, der spielt, sich zeigt, weil man so natürlich Emotionen etc. viel deutlicher mitbekommt. Okay, gut. Und so das als Zuschauer natürlich dann auch ganz anders erlebt, sag ich mal. So. Und ja, dazu sagen muss ich, ich bin körperbehindert, ich sitze im Rollstuhl. Mhm. Das heißt, dass man, wenn ich mir einen Kaffee zum Beispiel holen gehe, das natürlich auch sieht. Und in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober war es wirklich richtig, richtig heftig. Es kam so gegen 2 Uhr zwei in den Chat mit Namen wie Josef Goebbels oder Arbeit macht frei. Mhm. Die habe ich direkt rausgeschmissen und gebannt, sodass die keinen Zugriff mehr hatten auf den Chat. Mhm. Und dann wurde es aber richtig heftig. Dann meldeten sich Menschen an mit Nicknames, in denen mein Nickname integriert war. Also zum Beispiel, Entschuldigung, die folgenden Ausdrücke, aber genauso stand es da als Nickname. Malea, geile Krüppel, Rollstuhlfahrerin, Malea, Krüppelhure. Mhm. Und das Heftigste war Malea Osama Bin Ladens, Krüppelhure, mit dem Nachsatz, seit wann dürfen hier auf der Seite auch Krüppel streamen. Mhm. Und ja. Wie hast du darauf reagiert? Gar nicht weiter. Ich habe die wirklich gebannt und habe versucht weiterzuspielen. Das ging also wirklich über 1,5 Stunden. Und ich selber habe schon gemerkt, dass das was mit mir tut, aber im ersten Moment nicht wirklich richtig. Nachdem du die gebannt hattest, sind die dann mit anderen Namen wieder reingekommen? Ja, also ja. Ich habe mich ja dann auch mit meinen Zuschauern drüber unterhalten, also wir vermuten, dass das maximal 3 Leute waren, weil die immer wieder nacheinander kamen. Es kamen also nicht 2, 3 auf einmal, sondern immer ganz brav im Abstand nacheinander. Ist das jetzt einmal in dieser Nacht passiert? Das war Gott sei Dank nur einmal in dieser Nacht. Ich habe dann mit Hilfe einer Zuschauerin, die schon sehr, sehr lange auf dieser Seite streamt, meinen Chat ein bisschen umgestellt und ein paar Blockaden reingemacht. Ja, aber Manuela, das ist halt die Schattenseite des Netzes, ne? Das passiert ja überall sowas. Das ist ja halt die Frage, die ich mir halt so gestellt habe, auch in dieser Nacht. Zum einen, was bringt Menschen dazu, sowas zu tun? Und zum anderen, was sind das für Menschen, die mitten in der Nacht ja, aber das Netz ist voll von Irren, die Beschimpfungen loslassen und geh auf Twitter, geh auf Facebook. Es ist alles voll von diesen Äußerungen, wo man auch fassungslos daneben steht und denkt, was sind das für Menschen? Sind die im Leben auch so? Oder spielen die da eine Rolle? Ich habe ja eher die Vermutung, dass die im Leben vielleicht eine freundliche Maske haben, aber dass der wirkliche Kern ist so. Das ist ja meine traurige Vermutung. Ja, vermute ich auch. Ich habe ich glaube 14 Tage danach ein Video auf YouTube erstellt und eben auch mit dieser Frage, würden diese Menschen, wenn die mich real live im Leben sehen, sich sowas auch trauen? Ich habe mich in der Nacht im Endeffekt auch über mich selber geärgert. Ich hatte wirklich danach so ein paar Stunden, wo ich überlegt habe, ob ich den Menschen mit meiner Behinderung zu viel zumute und ob ich tatsächlich mich wieder in den Hintergrund verziehen sollte. Und auf der anderen Seite sage ich mir, nee, Schweigen und Verschwinden ist genau das, was diese Leute freuen würde. Mhm. Ja. Und ich habe mit dem Video, was ich erstellt habe auf YouTube, so viel Resonanz bekommen von Menschen, die selber betroffen sind und die eben sich nicht mehr trauen und also sich zurückgezogen haben. Es ist in dem Fall natürlich besonders ungeheuer gemein, einen Menschen, der behindert ist, so zu titulieren, die das tun, können morgen durch einen Unfall oder durch eine Krankheit auch schwer behindert sein. Genau. Und das kann so schnell gehen. Es braucht gar keinen großen Unfall. Es reicht, aus dem Bett zu fallen und mit dem Kopf an den Nachtschrank irgendwas zu knallen. Ja. Also, Manuela, wenn du das weiter aushältst, finde ich diese Öffentlichkeit gut. Aber du musst natürlich überlegen, wenn es dir dann zu schmerzhaft und verletzend wird, dass du vielleicht dich doch ein bisschen aus dieser Webcam da zurückziehst. Ich weiß es nicht. Im Prinzip ist es natürlich gut, wenn du sagst, nee, komm, rutsch mir den Puckel runter. Ich habe gute andere Freunde da im Chat, die halten zu mir und mir macht das nichts aus dann. Ja, ich merke schon, dass sich so mein Verhalten so einen Tacken geändert hat, dass ich eben schon genauer gucke auf die Namen in den Stream und dass ich schon, also gerade am Anfang nach dieser Nacht, schon auch mit so ein bisschen Magengrummeln an den Rechner bin und ich finde ja grundsätzlich, ich glaube, das habe ich auch einige Mal hier schon gesagt, dass in der Öffentlichkeit viel zu wenige behinderte Menschen auftauchen. Das stimmt. Gott sei Dank geht Herr Schäuble mit seiner Behinderung sehr offensiv um. Aber ich finde, wir könnten auch als Korrespondenten, als Tagesschausprecher, als Moderatoren könnten wir eigentlich auch mehr Behinderte haben. Warum eigentlich nicht? Da gibt's auch hochtalentierte Menschen, aber die kommen nicht vor die Kamera. Ja, ich glaube, das ganz, ganz große Problem ist, dass einfach die Barriere uns gegenüber extrem hoch ist. Ich bin zum Beispiel Händlerin auf Märkten. Ich verkaufe und erstelle Grußkarten und habe das ganz oft, dass die Menschen auf mich zukommen und sagen, wieso arbeiten Sie? Sie kriegen doch Gelder vom Staat. Sie dürfen gar nicht arbeiten oder sie können gar nicht arbeiten. Das sagen die? Sie können die Karten gar nicht selber erstellt haben, weil sie körperbehindert sind. Die sehen einfach den Rollstuhl und haben gleich ihr Vorurteil. Genau, man kriegt ein Stigma auf den Kopf. Klischee, genau. Und, ja. Insofern finde ich gut, dass du angerufen hast, Manuela. Haben wir auch nochmal über dieses Thema, das liegt mir auch im Herzen, dass man da immer und immer wieder drüber spricht. Ich finde es gut, dass du angerufen hast und bleib tapfer und mutig. Ich gebe mir Mühe. Also manchmal ist es schon echt schwierig, weil also gerade das Wort Krüppel ist ja, das für mich so eins der heftigsten Schimpfwörter überhaupt. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich wünsche dir dennoch alles Gute, Manuela. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, morgen hatte ich ja angekündigt, morgen gibt es keine Sendung. Das ist heute die letzte Sendung in dieser Woche. Hier ist Ruth. Ruth ist 56. Guten Morgen, Ruth. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Ruth. Mein Thema ist verlassen worden in der Krankheit. Du bist verlassen worden in der Krankheit? Ja, also ich bin seit 25 Jahren mit einem Mann zusammen und 21 Jahre davon verheiratet. Und im Januar bekam ich eine Krebsdiagnose, Darmkrebs. Dann bin ich operiert worden im Februar. Und da stand mein Mann noch im Krankenhaus bei mir und schwor hier, mir zu helfen und mich zu unterstützen. Und dann habe ich aber schon gemerkt, als ich dann nach 10 Tagen nach Hause kam, dass irgendwas mit meinem Mann nicht stimmt. Dass der immer so verschlossener geworden ist und sich abgewendet auch hat. Ich hatte dann eine Chemo, die habe ich dann erstmal alleine durchstehen müssen. Die habe ich dann auch vorzeitig abgebrochen. Ich habe es nicht vertragen. Was heißt alleine durchstehen müssen? Da war er doch noch bei dir. Ja, er war bei mir, aber wir haben da nicht mehr so viel gesprochen, weil er konnte nicht verstehen, dass ich die Chemo abbreche. Ich habe sie einfach nicht vertragen. Also ich hatte so viele Nebenwirkungen, dass ich gesagt habe, irgendwie tut mir das gar nicht gut. Und dann hatte mein Mann zwischenzeitlich Geburtstag und ich hatte ihm eine ACDC-Karte geschenkt. Das war in Österreich und da ging er hin und als er wieder zurückkam, war der total verändert. Und dann habe ich es gar nicht mehr verstanden. Wie, nach diesem Konzert? Ja, nach diesem Konzert habe ich ihn hingeschickt mit einem Sohn aus erster Ehe. Ich habe 2 Söhne. Und da ging er hin und als er wieder kam, war der total verändert. Hat er da jemanden kennengelernt? Ich nehme es an. Ah, genau, das ist der erste Gedanke, den ich habe. Ich nehme es an, ich weiß es nicht genau. Aber der Sohn muss es doch wissen, der war doch dabei. Nee, ja, die haben sich während dem Konzert verloren. Ach so. Und haben sich erst nach dem Konzert sozusagen auf dem Parkplatz wieder getroffen. Okay, so, er war verändert. Wie ging es denn weiter? Er war total verändert, genau. Und dann so Ende Mai, also der war gerade 2 Wochen von dem Konzert wieder da. Ende Mai habe ich dann gesagt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Liebst du mich nicht mehr? Und in dem Moment sagt er nein, packt seine 3, 4 Sachen und war weg. Nein. Und dann ging er aus der Haustür raus. Wie, das nach 25 Jahren? Ja, genau. Wir halten das mal fest, das ist ja ungeheuerlich. Das ist ungeheuerlich. Du fragst, liebst du mich nicht mehr? Und dann sagt er nein, nimmt seine 7 Sachen und geht. Genau. Hat er sich denn das war Mai, sagst du, ne? Das war Mai, so, im Januar gab es die Diagnose. Richtig. Hatte er sich dann so in den letzten Wochen, bevor er gegangen ist, nochmal so nach deinem Gesundheitszustand erkundigt? Wurde darüber gesprochen? Eigentlich wenig. Eigentlich wenig. Ich war also sehr viel am Recherchieren, weil ich hätte auch nur bestrahlt werden sollen. Mhm. Das habe ich dann aber alles auch abgelehnt und ging so ganz in die Eigenverantwortung. Das konnte alles nicht verstehen. Immer wenn ich ihn fragte, sagt er, das musst du wissen. Das ist nochmal Wahnsinnshilfe, dachte ich. Das ist eine Wahnsinnshilfe, genau. Ja, genau. Also auf jeden Fall ging er dann. Kam dann auch mal wieder, er hat dann bei Bekannten auf dem Sofa geschlafen. Dann ist er nach 3 Monaten nochmal umgezogen, wohnt jetzt wieder bei Bekannten bei uns. Und immer wenn ich ihn sagte, sag mal, er kam denn immer von Montag bis Freitag, so 2-3 Mal, manchmal auch jeden Tag, auf einen Kaffee. Aber wie bist du denn da mit ihm umgegangen? Was hast du da gesagt, wenn er kam? Ja, ich habe halt gesagt, bitte, was ist los? Warum bist du jetzt gegangen? Ist es wegen dem Krebs? Nein. Ich hätte ihn misshandelt, psychisch misshandelt die letzten Jahre. Ich hätte ihn unterjocht, unterdrückt. Dazu muss ich sagen, mein Mann ist seit 2001, also er war 37 Jahre alt, ist er Frührentner geworden. Mhm. Und es ging 5 Jahre, bis er eigentlich, ja, man kann sagen, sich selbstständig und auch eigenverantwortlich, so lala, durchs Leben gehen konnte. Ich bin also die Macherin der Familie, das heißt, ich habe die Familie zusammengehalten. Mhm. Ich habe die Familie, wie groß ist die Familie? Die Familie besteht jetzt noch aus einem Sohn, das ist unser gemeinsamer Sohn, der ist 20 Jahre alt, der macht gerade sein Fachabitur. Wohnt er noch bei dir? Der wohnt noch bei mir und ich muss sagen, wir haben ein gemeinsames Haus und gleich schon nach dem dritten Tag, nachdem er weg war, wo er wieder kam, da kam er halt mich zu besuchen, hat er gleich gesagt, er möchte das Haus verkaufen. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Ja, Stand der Dinge heute ist, dass er natürlich eine andere Frau hat. Von Anfang an, wahrscheinlich auf diesem Konzert tatsächlich oder vielleicht schon übers Internet vorher. Das wissen wir nicht genau. Dass er will, dass ich hier ausziehe. Dass er hat die ganzen Konten ans Wand gefahren. Ich bin verschuldet bis unters Dach. Das Haus steht kurz vor einer Versteigerung. Ja, so muss man sich das vorstellen. Ist das Haus euer gemeinsames Haus? Ja, also unser gemeinsames Haus. Und wieso bist du so verschuldet jetzt? Ja, weil er mit dieser Frau gelebt hat und lebt wie Gott in Frankreich. Über euer gemeinsames Konto? Na, natürlich, klar. Ja, ich konnte da gar nicht viel tun. Du hast nicht früh genug da die Bremse gezogen? Doch, ich war natürlich schon im August beim Anwalt, da war schon zu spät. Aber da hat der Anwalt gesagt, das kann der machen, da könnte ich gar nichts tun und das hat er getan. Und seit diesem Monat hat er total die Zahlungen eingestellt, will von mir sogar nur Schadensersatz. Boah, es ist ein Mordstumult. Also, aber was ich gar nicht mit klarkomme, die ersten 3 Monate konnte ich meinen Haushalt überhaupt nicht führen, so daneben war ich. Mhm. Und was mir halt am schlimmsten wehtut und wo ich nicht mit klarkomme, ist, er sagte mir, ich wäre noch nie eine Partnerin gewesen, er hätte mich noch nie geliebt. Mhm. Mhm. Hat er denn, langsam, das ist ja so ungeheuerlich. Ja. Hat er denn früher Liebe vorgetäuscht? Das weiß ich nicht. Sexualität hat er sowieso schon seit ein paar Jahren relativ verweigert. Okay, aber wir können ja noch weiter zurückgehen. Als ihr euch kennengelernt habt, gab es da mal den Ausspruch, ich liebe dich? Ja, das gab es immer wieder. Das hat er all die Jahre gesagt. Aber heute sagt er, dass er dich eigentlich nie geliebt hat. Ja, genau. Und damit komme ich überhaupt nicht klar, weil da muss ich ja sagen, bin ich jetzt 25 Jahre einer Lüge aufgesessen. Ja, furchtbar. Ja, das heißt, er sagt, er sei krank und ich bin nicht krank und ich habe eine 80-prozentige Behinderung jetzt, also schwer behindert. Wie geht es dir denn jetzt mit deiner Krebserkrankung? Ja, also im Moment geht es mir gut, aber ich meine, der Krebs war sehr fortgeschritten. Mhm. Das werden die nächsten 2-3 Jahre zeigen, ja. Glaubst du, wenn du die Krebserkrankung nicht bekommen hättest, dass er bei dir geblieben wäre? Ja. Warum glaubst du das? Warum glaubst du das? Weil er nämlich noch im Krankenhaus auch schon gesagt hat, dass er mich noch liebt und dass er mit mir das durchsteht. Also ich habe erst gemerkt, wo er mitgekriegt hat, dass ich diese Chemo abbrich und die Bestrahlung nicht machen lasse, habe ich gemerkt, dass der Angst kriegt. So, jetzt stehst du quasi vor den Trümmern deines Lebens, kann man ja fast schon sagen. Das ist ein Vierteljahrhundert, macht er jetzt kaputt durch sein Verhalten. Natürlich, ganze Lebensversicherungen soll ich ihm auszahlen. Der will Sache von mir und das ist mir alles zu viel. Gell? Was sagt denn euer gemeinsamer Sohn dazu? Mein Sohn hat mit ihm jetzt ein bisschen gebrochen, weil er sagt, dass der Papa geht. Okay, sowas gibt es. Dass er eine Freundin hat, sowas gibt es auch. Mhm. Aber dass er nach vielen Nachfragen dir das nie gesagt hat, versteht er nicht. Und er versteht nicht, wie der Vater gehen kann und einfach sich um nichts mehr kümmert. Mhm. Und genau, das ist schon ein Problem, ja. Welche Gefühle hast du noch für ihn? Ja, jetzt kommen wir ja zum nächsten. Irgendwo liebe ich diesen Mann. Ich kann es irgendwo verstehen, dass er gegangen ist. Warum? Warum? Ja, weil ich halt einfach der Macher war. Ich finde, er ist kein Alpha-Mann, er ist ein Beta-Mann. Also ich finde, das ist schon einer. Mhm. Ja, ich habe mich immer um ihn gekümmert. Vielleicht war ich ein bisschen zu viel Mutter, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht brauchst du auch, hast du auch genauso jemanden gebraucht, den du dominieren kannst und den du so ein bisschen führen kannst. Ja, aber heute wirft er mir das ja alles vor. Und ich habe gesagt, warum hast du mir das nie gesagt? Warum ist er nicht früher gegangen? Ja, habe ich auch gesagt, ich sag, wie du, wenn das alles so schlecht war, warum bist du da geblieben? Ja, das ist er auch nicht. So dass ich an deiner Stelle sehr streng mit dem Begriff ich liebe ihn noch umgehen würde, Ruth. Ja, also ich versuche es sehr zu verdrängen, weil irgendwo muss ich ja auch den Tatsachen ins Auge sehen. Du hast ja jetzt so viele Dinge auch zu regeln und zu organisieren. Unglaublich. Unglaublich, ja. Ja, es ist unglaublich. Abgesehen davon, dass es dir persönlich schlecht geht, seelisch und körperlich auch noch, musst du ganz viel organisieren. Ja, also mein Hauptproblem ist halt diese Aussage, ich habe dich noch nie geliebt. Das finde ich auch ungeheuerlich. Ich kann auch nicht verstehen, warum man einem Menschen das antut. Selbst wenn es so wäre, warum sagt man das jemandem im Nachhinein nochmal? Warum sagt man das? Das sagt man nur, um jemanden extrem zu kränken und zu verletzen. Ja, das Gefühl habe ich ja auch, als alles, was er tut, habe ich so das Gefühl, der will mich niedermachen. Vielleicht ist das jetzt so sein Triumph nach vielen Jahren, dass er sich gedemütigt fühlt und jetzt steht er da, er ist emanzipiert von dir, hat eine andere Frau. Vielleicht genießt er auch jetzt, dass er jetzt in der Rolle des Stärkeren ist. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Mhm. Mensch, Ruth, da brauchst du aber jetzt gute Hilfe an deiner Seite. Du brauchst, du brauchst psychologische Beratung und du brauchst juristische Beratung. Ja, beim Anwalt bin ich, aber das ist natürlich immer hin und her und jetzt habe ich ja auch kein Geld und im Moment kriege ich nur Krankengeld. Das reicht gerade so, dass wir hier das Essen verkaufen können. Ja. Also ist ja alles so ganz grausam, ja. Also die psychologische Seite würde ich dich gerne beraten lassen von meiner Psychologin, der Alexandra Ruth. Ja, gerne. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, sie ruft dich gleich zurück und ich wünsche dir von Herzen, dass du aus dieser Zeit gut rauskommst. Ja, ich bedanke mich. Und versuch dieses Gefühl, ich liebe ihn doch noch, sehr kritisch in Frage zu stellen. Ich arbeite. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss, ciao. Und wir sind verbunden mit Paul, 24. Guten Morgen, Paul. Hallo, Domian. Hallo, Paul. Hallo. So. Ja, cool. Boah, okay, krass. Ja, ich bin wirklich durchgekommen. Du bist durchgekommen. Wir beide reden gerade miteinander. Okay. Was? Ja, ich sehe dich jetzt im Fernsehen so. Ich habe den ganzen Ton ausgedreht. So. Ja, guck besser nicht hin, weil das so zeitversetzt kommt. Das irritiert. Okay, ich guck nicht hin. Guck mal, genau. Ja, ich habe um was geht's? Genau, ich habe eine Freundin und sie ist 23 Jahre alt und wir haben zusammen ein Kind und wir haben uns über McDonald's, Burger King, sowas haben wir uns halt kennengelernt, sowas. Mit was? McDonald's und Burger King. Ach so, also, da habt ihr euch kennengelernt, oder wie? Genau. Zufällig? Ja, durch die Arbeit halt eben. Ja. Ach so, ihr arbeitet beide da? Wir haben dort gearbeitet. Okay, ganz verstehe. Genau. Wie lange liegt das zurück, als ihr euch kennengelernt habt? Das ist jetzt ungefähr, über ein Jahr, Dann ging das aber flott mit dem Schwangerwerden. Das ging richtig flott, ganz genau. Wie kam das? Am Anfang gleich kennengelernt und zack, ist es halt passiert, ne? Nicht verhütet? Nicht verhütet, nein. Keine Gedanken drüber gemacht? Doch, auf jeden Fall, weil, am Anfang war ich gar nicht dafür. Und, aber ja. Du hast ja nicht verhütet, also hast du dir nicht so richtig Gedanken gemacht. Doch, ich habe mir Gedanken gemacht, nur das Problem ist, ich war davor auch mit einem Jungen zusammen. Mit einem Jungen warst du zusammen? Mit einem Jungen, genau. Ja. Das heißt, ich bin in meiner Sexualität halt ein bisschen, nach beiden Seiten ausgerichtet. Ganz, ganz offen, genau. Ja, okay. Mhm. Genau, und dann war sie halt die erste Frau, mit der ich überhaupt irgendwie Sex gehabt habe. Und dann ist das halt passiert. So, ja, habt ihr jetzt ein Kind? Auf jeden Fall ist sie jetzt halt die Mutter von unserem Kind und ich bin jetzt der Papa. Ja. Und ich bin richtig, richtig, richtig, richtig einsam, so, weil ich von ihr halt rausgeschmissen worden bin aus unserer Wohnung. Ach du je, das heißt, die Beziehung ist gar nicht mehr... Überhaupt gar nicht mehr gut, nee, wirklich nicht. Warum hat sie dich rausgeschmissen? Sie hat mich rausgeschmissen, weil ich ab und zu gelegentlich ein bisschen Marihuana geraucht habe und ja, mit ihr zusammen oder auch alleine Alkohol getrunken habe. Und das fand sie überhaupt nicht cool. Jetzt unter uns beiden. War es wirklich nur ein bisschen oder war es schon ein bisschen viel? Ehrlich. Ganz ehrlich? Ja, komm, lass uns ehrlich reden. Ja klar, wir reden ehrlich, wirklich. Mhm. Und das ist ja immer so eine Lebenseinstellung, ne? Und ich bin ja auch dunkelhäutig, ne? Und ich lasse mir auch Dreadlocks wachsen und deswegen, ich bin halt wirklich in der Sache, wenn es halt um Alkohol geht, ja gut, dann trinke ich ein bisschen was und wenn es ums Kiffen geht, so dann... Brauchst du auch gerne ein bisschen was. Ja klar, weil das einfach... Aber ihr war das zu viel und wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass da ein kleines Kind im Spiel ist, hat sie gesagt, nee, komm, lass mal sein. Ja, und genau. Und das war wirklich der Grund, weswegen ihr euch dann entzweit habt? Ja. Und sie hat dich rausgeschmissen? Und sie hat mich rausgeschmissen. Aus eurer gemeinsamen Wohnung? Aus ihrer Wohnung. Ich war da geduldet, sag ich mal. Ah ja. Und wo wohnst du jetzt? Genau. Und dann bin ich aus der Wohnung halt raus und war auf Therapie gewesen, weil ich ein bisschen selber Scheiße gebaut habe. Was hast du denn gemacht? Ich wollte mir wirklich das Leben nehmen, so eigentlich, wirklich. Nachdem sie dich rausgeschmissen hat? Genau. Was hast du denn einen Versuch gemacht, dir das Leben zu nehmen? Ja, und da war sie halt auch dabei und unser Baby lag halt auf dem Sofa und hat das halt auch quasi mitgekriegt, aber es ist halt trotzdem noch ein Baby, ne? Ja. Naja, das Baby wird es nicht mitbekommen, aber es ist natürlich schlimm, richtig, dass in Anwesenheit des überhaupt... was hast du denn da gemacht? Allein in der Anwesenheit, genau, ja. Das ist was hast du denn gemacht? Ätzend. Ja, was hast du denn da gemacht? Ich habe meine Medikamente genommen in einer Überdosis. Vor ihren Augen? Vor ihren Augen. Aber und dann habe ich ja Wodka halt pur getrunken und... Okay, das war dann eher eine kleine Show, denn die war ja klar, dass sie, wenn das jemand sieht, dass sie dann einen Krankenwagen anruft. Ja, das war eine kleine Show. Mhm. Aber ja, dann habe ich halt noch angefangen, ja, keine Ahnung, ich habe echt eine Show draus gemacht, ja, stimmt. So, und dann kamst du in Betreuung, in die Klinik, Psychiatrie wahrscheinlich? Genau, richtig. Wie lange warst du da? Ich sag mal 4 Wochen. 4 Wochen. Was über 4 Wochen, genau. Wie lange ist das denn jetzt her, dass sie dich rausgeschmissen hat? Ja, das sind jetzt 6 Wochen. Ja. Also es war, okay, dann 4 Wochen Psychiatrie. Und wo bist du jetzt? Und jetzt habe ich eine Frau, die ist 60 Jahre alt. Und sie hat richtig gutes Vertrauen in mich gesetzt. So, und ja, bei ihr lebe ich jetzt halt und ja. Wie, eine Frau, die ist 60 Jahre, wie hast du die denn kennengelernt? In der Therapie. Und sie war ja selber auf Therapie und... Achso, und die bemuttert dich jetzt ein bisschen, oder wie? Ja, genau, so quasi halt eine, so eine Ersatzmutter, genau. Und die hat eine große Wohnung und da kannst du zurzeit leben, oder wie? Ja, nicht eine große Wohnung, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir müssen, wenn sie zu Hause ist, dann müssen wir uns das Schlafzimmer auch teilen. Aber sie ist ja jetzt auch wieder auf Therapie und jetzt bin ich halt wirklich ganz alleine so in der ganzen Wohnung so. Das ist auch wirklich das erste Mal, so dass ich wirklich mich um mein Essen kümmern muss und halt wirklich komplett normal, was sonst auch jeder andere machen muss. Mhm. So. Hängst aber ziemlich in der Luft, habe ich dann eindruck. Ich hänge richtig in der Luft, genau. Was ist denn mit Ausbildung, Beruf und sowas? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Koch, 3,5 Jahre. Ja? 3,5 und habe halt die Abschlussprüfung leider nicht bestanden gehabt. Warum hast du nicht wiederholt? Ja, gute Frage, Domian. Ja, Paul. Wieso? Das ist doch normal, wenn man mal durchfliegt irgendwo, dann versucht man es nochmal. Ja, das ist halt Gastronomie so. Das ist halt auch schon wieder ein bisschen was anderes so. Das ist halt richtig heftig so. Ja gut, aber du musst doch irgendeinen Abschluss haben. Du kannst ja jetzt nicht so rumdaddeln dein Leben lang. Ja, das ist es halt, genau. Du hast keine eigene Wohnung im Moment, du lebst da auf Kosten bei irgendeiner Bekannten, du hast keine Arbeit, kein Einkommen, du kriegst Hartz IV im Moment, oder wie? Ja, Hartz IV, genau. Und ja, auch quasi Wohngeld. Ich habe das alles beantragt. Mensch, da sind aber viele Baustellen in deinem Leben. Trotzdem ätzend, genau. Ja. Ja. Abgesehen von deiner Freundin, die hat die mittlerweile einen neuen? Ich hoffe es nicht, aber sie ist komplett auf Eiszeit so. Das ist, Ihr habt gar keinen Kontakt? Wir haben gar keinen Kontakt, weil sie möchte das absolut nicht. Aber du hast die Vaterschaft anerkannt des Kindes? Anerkannt, genau. Und ja, jetzt ist halt auch noch im Jugendamt. Auch noch Theater, kann ich mir auch vorstellen. Genau, Theater, genau. Hast du dich eigentlich trotz aller Probleme gefreut, dass du Papa geworden bist? Ja, ich liebe meinen Sohn. Ich liebe ihn wirklich abgöttisch. Aber ich glaube, Paul, die Voraussetzung, um wieder Eindruck zu machen bei deiner Freundin, zumindest für einen guten Kontakt, ich weiß ja nicht, ob es nochmal eine Beziehung wird, ist, dass du dein Leben auf die Reihe kriegen musst. Ja, das kriege ich ja auch, weil keine Ahnung, meine Freundin, also ich bin ja wirklich komplett alleine so. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, also ich werde mir, ja, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich so. Mhm. Also die beiden großen Sachen sind ja, du brauchst irgendwann eine eigene Wohnung, finde ich. Ein Zimmer in der WG oder so. Ich weiß nicht, was das für eine Konstellation da mit der älteren Frau ist. Und du brauchst einen Job. Du musst arbeiten oder du musst nochmal die Prüfung versuchen zu machen. Oder noch eine neue Ausbildung. Auf jeden Fall musst du irgendwas machen. Du bist jetzt 24, da hast du noch viele Chancen. Wenn du noch mehr Jahre vergammelst, dann ist es nicht gut. Wie fühlst du dich denn so seelisch, psychisch im Moment? Boah, richtig schlecht, weil... Ich habe auch so viel Hilfe in Anspruch genommen, sei es jetzt mit der Therapie oder sei es jetzt auch außerhalb der Therapie, eine Wohnhilfe. Es gibt ja genügend Frauenhäuser in Deutschland. So. Es gibt überall Häuser, wo Frauen hingehen können. Nur gibt es überhaupt keinen einzigen Platz, wo Männer überhaupt hingehen können, wenn die jetzt wirklich obdachlos geworden sind und durch... häusliche Gewalt quasi halt wirklich auf sich alleine gestellt sind, so wie ich das jetzt bin. Was macht denn das Thema Alkohol und Drogen im Moment? Drogen überhaupt null, das hat überhaupt gar nichts mehr mit mir zu tun. Ja. Und mit dem Alkohol, keine Ahnung. Schon ein bisschen. Ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Also Paul, da sind viele Baustellen bei dir. Auf jeden Fall, das stimmt. Auf jeden Fall muss mehr passieren, habe ich den Eindruck, damit du stabiler wirst und auf die Beine kommst. Das geht einher, dass du... du lachst, warum? Nee, du hast recht, Domian, ja, ist so. Ja. Ja. Erst dann kannst du auch ein guter Vater sein. Ne? Ja, aber wenn du dein Leben in der Hand hast, kannst du ein guter Vater sein. Ja. Pass auf, es ist viel bei dir. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen Gedanken im Hintergrund machen und rufen dich gleich nochmal an. Und dann kriegst du so ein paar Sachen an Tipps an die Hand. Und dann musst du überlegen, wann und wie du es angehst. Aber ich rate dir dringend, dich jetzt bloß nicht hängen zu lassen, sondern richtig zu baggern. Du bist in einer schwierigen Situation, das weiß ich. Aber richtig, ja. Aber richtig. Das weiß ich auch und das ist mir völlig klar. Aber du bist in keiner ausweglosen Situation. Das heißt, wenn du jetzt richtig an dich rangehst und dich auch ein bisschen in den Hintern trittst, glaube ich, dass du es schaffst. Aber du musst jetzt auch das Ziel im Blick haben. Ja? So, mein Lieber, jetzt legst du bitte auf und wirst von der Alexandra, meiner Psychologin, zurückgerufen und alles Weitere passiert dann im Hintergrund, okay? Okay, super, Domian, deine Sendung ist wirklich gut und Domian, kann ich 2 Autogrammkarten von dir bekommen, bitte? Sehr gerne, dann sagst du der Alexandra gleich die Anschrift, okay? Okay, ich bedanke mich wirklich. Alles Gute und viel Glück. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, da wir morgen ja keine Sendung haben, sage ich euch jetzt und heute schon mal unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Schock. Und ich frage euch, standet ihr in eurem Leben schon einmal unter Schock? Also zum Beispiel bei einem Unfall, bei einer Todesnachricht, vielleicht bei einer Gewalttat? Oder hat euch schon mal ein Mensch durch sein Verhalten total geschockt? Oder vielleicht habt ihr jemanden geschockt durch euer Verhalten? Also das Thema Schock ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne schon mal per Mail anmelden oder natürlich dann nächste Woche auch während der Sendung anrufen. Aber jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und heute, und hier ist Lisa. Und Lisa ist 19. Guten Morgen, Lisa. Morgen, Domian. Hallo, Lisa. Hallo. Was geht's bei dir? Ich würde gerne über ein Ritual erzählen, was ich 2007 machen musste im Rahmen der Naturreligion von meinen Eltern. Die heißt Yoruba-Religion. Wie heißt die Religion? Yoruba-Religion. Yoruba? Ja. 2007. 2007. Da war ich 11. Ich wollte gerade rechnen, da warst du 11 Jahre alt. Dann musstest du ein Ritual machen, weil deine Eltern dieser Religionsgemeinschaft beiwohnen. Genau. Oder wohnten. Und genau, das mussten wir in Afrika machen. Und wir mussten eine Woche lang in so einem Dorf leben und das Ritual begann damit, dass wir so Opfer in den Wald tragen mussten, wo Küken drin waren und Schnecken. Wir sind in Afrika. Ja, wir sind in Nigeria. In Nigeria, okay. Genau. Und das mussten wir in den Wald tragen und dann wurden wir erst so ein bisschen geschlagen und wir mussten so. Wer ist wir? Ich und meine Geschwister und noch ein paar andere kranke Leute, die sich freiwillig bereit dazu erklärt haben. Naja gut, krank, ihr wart Kinder und ihr seid wahrscheinlich dazu gezwungen worden. Ja, nee, meine Geschwister und ich, ja, wir wurden dazu quasi gezwungen. Mhm. Aber es gab noch andere Leute, die Erwachsene aus anderen Ländern, die dafür mehr als 1.000 Euro bezahlt haben, um das zu machen. Ach so. Und das meine ich mit krank. Ich verstehe. Also, so, jetzt gehst du mit einem Küken und mit was noch in den Wald? Ja, also es war eine ganz große Schüssel, die mussten wir auf dem Kopf tragen und mussten wir vom Dorf in den Wald tragen. Da waren halt Küken drin und Schnecken und die wurden halt quasi geopfert. Und wir mussten um Baum rumtanzen und ich muss dich unterbrechen, damit ich es mir gut vorstellen. Wie wurden die geopfert und wer hat sie geopfert? Das kommt gleich noch. Okay, dann leg mal los. Ja, genau. Und man wurde auch geschlagen, weil das sollte so wie eine Wiedergeburt sein und dafür sollte man leiden. Also wir wurden nicht so doll geschlagen, weil wir eine hellere Hautfarbe haben, aber meine Halbgeschwister, die komplett schwarz waren, wurden mit dem Kopf richtig gegen Baumstamm geschlagen und mit Stöcken. Also teilweise auch, dass die geblutet haben und voll am Heulen waren. Und dann ging es weiter, dann kam die nächste Station, da wurden uns unsere Haare einfach komplett abgeschnitten, bis wir eine Glatze hatten. Dann die nächste Station war, dass wir... Da war ich alleine, also wir wurden so in Gruppen reingeführt, aber irgendwann war ich so quasi als erste fertig und dann musste ich mich ausziehen und in so einen Teil vom Wald stellen und ich wusste nicht, was als nächstes passiert und ich stand da einfach komplett hilflos und das war... Hilflos so, und nackt? Ja, das im war... Im Wald? Ja, wie Eva. Mhm. Und dann... war das bei Tageslicht oder in der Nacht? Ja, also es war... Tageslicht, aber dadurch, dass überall Bäume um mich waren, war es relativ dunkel. Also ich habe das als sehr düstere Szene in Erinnerung und ich habe da fast angefangen zu weinen, weil ich nur gehört habe, dass irgendwer meine Haare verkaufen will und ich habe mich sehr, sehr unsicher gefühlt. Also das war so. Okay, aber was ist passiert? Du standst dann da nackt und dann? Was ist passiert? Und irgendwann kam dann meine Mutter, meine Geschwister und noch andere Leute auch nackt rein. Und du sagst, ich muss dich unterbrechen, weil ich es nicht richtig, du sagst nackt rein. In einer Hütte im Wald war das? Nee, oder? Das war so ein, das war auch Wald, alles komplett, aber das war halt abgeschottet von anderen Teilen im Wald. Also das war alles Wald, aber es war wie so ein... Okay, dann kam deine Mutter kam da rein und die Geschwister, auch nackt? Und wir alle nackt, ja. Und die hatte meinen Arm, meinen kleinen Bruder auf dem Arm und dann... kamen die mit so einer großen Schüssel und in der Schüssel waren war Blut drin von Hühnern und Innereien und Pflanzen. Mhm. Und das haben die über uns gegossen. Mhm. Und dann haben sie die Küken genommen, die wir dahin tragen mussten, und haben die auf unserem Kopf geschlachtet quasi. Also, über eurem Kopf geschlachtet? Ja, also nein, also auf unser, also sie haben die auf unser Kopf geschlagen und denen so das Genick gebrochen. Mhm. Boah, das ist aber gruselig. Ja, voll krank. Und dann, ja, und dann mussten wir weiter. Ja, und dann ging es halt, da wurde ganz viel gebetet. Und irgendwann haben wir so weiße Tücher bekommen und haben uns damit quasi angezogen. Mhm. Und dann mussten wir wieder zum Dorf zurück. Diese toten Küken, die man auf eurem Kopf erschlagen hat, ja. Was wurde denn mit diesen toten Küken gemacht? Ich glaube, die wurden irgendwie vergraben oder so. Ach so. Also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, es sind im Laufe dieses Rituals sehr, sehr viele Tiere gestorben. Es wurden auch Ziegen getötet. Und wir mussten auf einen Ziegenkopf, es wurden die Ziegen geschlachtet. Und dann ist der Ziegenkopf rumgegangen und wir mussten alle aus diesem Ziegenkopf das Blut ablecken. Mm. Und jetzt bin ich Vegetarier. Ja. Was war der Höhepunkt dieses Ritus? Also für mich war das Schlimmste, als ich nackt im Wald stand und ich mehr wusste, was passiert, und ich dachte, ich werde gleich entführt und komme nicht wieder nach Hause. Ja. Und was sollte jetzt das Ganze? Also das sollte uns beschützen für immer. Das war so wie eine Art Wiedergeburt. Also quasi, jetzt hat für unsere Eltern war das voll toll, die waren so voll glücklich und meinten, schon fängt jetzt ein neues Leben an, das war für die voll das Highlight, wie so Abitur oder so. Achso, das heißt, wahrscheinlich war das so ein Ritus, dass ihr jetzt in diese Religion aufgenommen seid. Ja, also ich hatte schon vorher die Kleiderfaszination, und das ist halt so eine ganz besondere, die ist sehr aufwendig, die dauert lange und die ist so, die sollte das ganze Leben stärken. Jetzt, dann warst du dann ab dem Zeitpunkt Mitglied dieser Religionsgemeinschaft, der Name? Das war ich schon seit meiner Geburt. Ah, okay. Also, sagst du den Namen nochmal? Yoruba. Wen beten diese Menschen an? Es gibt einen Gott, der heißt Uludumare, und es gibt 401 Diener Gottes, und jeder Mensch ist einem dieser Diener Gottes zugeordnet. Glaubst du heute noch daran? Nein. Nein, gar nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Aber ich war mal sehr gläubig. Wie kommt es, dass du dann von diesem Glauben weggegangen bist? Also in der Religion gibt es auch Traumdeutung und Voraussagung und Definition. Also jedes Jahr wird für das Jahr entschieden, beispielsweise du sollst dieses Jahr keinen Sex haben oder du sollst dieses Jahr lieber oder wenigen Menschen vertrauen, und dann sollst du das halt machen oder so überlegen, welche Opfer machen, irgendeine Kuh schlachten oder eine Ziege oder so, damit dann nichts Schlimmes passiert. Und das ist halt eigentlich alles voll Schwachsinn. Ich habe da halt dran geglaubt, weil als kleines Kind oder wenn man da reingeboren wird und nichts anderes kennt und die Eltern eindrehen, das. Aber ist ja interessant, du bist ja heute erst 19 Jahre, dass du, wie alt warst du, als es dir klar war, dass es ziemlicher Humbug, das Ganze? So 16. Erstaunlich. Das Ganze ist jetzt ja in Nigeria passiert, wie du es gerade gesagt hast. Deine Eltern sind Nigerianer? Meine Mutter ist Deutsche und die war früher Baptistin. Und mein Vater ist Nigerianer. So, praktizieren denn deine Eltern diese fremdartige Religion auch in Deutschland? Ja. Wie geht das? Also, das macht man ja nicht immer. Also diese kranken Rituale, die werden auch in Nigeria gemacht. Mein Vater fährt auch jedes Jahr in Nigeria und vollzieht alle Rituale für die Familie, die deren Meinung nach gemacht werden müssen. Aber es wird halt, jede Woche wird gebetet, einmal im Monat mit der ganzen Familie gebetet. In Deutschland? In Deutschland. Mhm. Und wir haben einen eigenen Gebetsraum. Aber da werden nicht so seltsame Sachen in Deutschland gemacht? Nee, also früher haben die auch Hühner geschlachtet, aber ich glaube, das wurde irgendwie verboten. Und einmal wurden wir, das fand ich so, obwohl es eigentlich nicht so schlimm ist, aber das fand ich eins der schlimmsten Sachen der Religion, wir sollten so beschützt werden. Und dann hat mein Vater mit einer Rasierklinge einen Schnitt in unseren Kopf gemacht, also keinen tiefen, und da so irgendein Zeug reingerieben, was uns beschützen soll. Und da gab es eine Infektion, oder was? Also es war eine sterilisierte Klinge. Aber das Zeug hätte das ja auslösen können. Ja, aber es war für mich das All, also das war für mich so schlimm, weil meine Geschwister, also wir mussten halt alle nacheinander in sein Zimmer quasi und der hat das da gemacht und ich hatte da so Angst. Ich hatte voll nichts in meinem Leben mehr Angst. Ich habe auch gebetet sogar zu der Religion, dass ich das nicht machen muss. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Oder was sagen deine Eltern dazu, dass du das heute alles als Quatsch ansiehst? Also ich habe versucht, denen zu erklären, dass ich halt das nicht mehr machen möchte, dass ich austreten möchte, haben die gesagt, ich wäre ein schlechtes Kind und sie möchte mit mir zu tun haben und ich, die komme ich zu meinem Abiball, ich soll nicht bitte in Urlaub fahren, die haben mir kein Geld mehr gegeben, die haben mein Internet abgeschaltet. Ach du je. Die haben gesagt, ich soll, die würden mich eigentlich rausschmeißen, aber ich muss mein Abitur machen, deswegen darf ich doch da wohnen, aber ich habe die voll enttäuscht und ich darf nicht mehr rausgehen. Haben sie dich heute verstoßen? Ja, nee, also es geht, die, ja, also es war bei, ja, es, also ich kann mit den Sprechen so, ja, hat sich so wieder eingependelt, aber. Na, Gott sei Dank. Lisa, ein Blick in eine fremdartige Naturreligion, oder wie immer man es nennen mag. Vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, ich bin am Sonntag übrigens auch in Berlin. Am Sonntag? Ja. Ja, super, das freut mich sehr. Im Delphi-Palast, Delphi-Palast. Kriege ich noch 2 Autogrammkarten. Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Vielen Dank, okay. Schönen Abend noch. Tschüss, Julian. Ciao. Tschüss. Das ist übrigens für mich sehr toll, weil wir hatten ja schon eine Premiere in Essen. Dann bei diesen Premieren euch oder viele von euch kennenzulernen, die schon lange Zuschauer oder Zuhörer dieser Sendung sind und dann zu den Premieren kommen. Und es gibt danach ja auch immer noch eine große Autogrammstunde und da kann man ein bisschen Schwätzchen halten miteinander. Das finde ich toll, denn da ich ja immer hier so ins Schwarze in die Kamera reingucke oder ins Mikrofon spreche und dann euch endlich mal kennenlerne, da freue ich mich sehr drauf. So auch dann jetzt diese Woche Sonntag in Berlin. Hier ist Heidi. Heidi ist 60. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Heidi. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, bei mir geht's darum, ich habe vorhin schon mal zu deinem Mitarbeiter gesagt oder Kollegen, meine Mutter hätte mich besser, als ich geboren wurde, in die Mülltonne gekloppt oder irgendwo ausgesetzt. Warum? Weil sie mich gehasst hat. Ihr ganzes Leben. Warum hat sie dich gehasst? Weil ich zu schnell, ich bin ein Jahr nach meiner Schwester auf die Welt gekommen. Und das war meiner Mutter zu früh. Sie hätte mich lieber 3-4 Jahre später gehabt. Und das alleine war der Grund, das Kind so... Nein, mein Vater hat damals das Trinken angefangen, sehr stark sogar. Wir waren auch in der Notunterkunft und all sowas. Und das durch das Trinken war viel Schlägerei innerhalb der Familie und den Frust hat sie dann an mir ausgelassen. Das heißt, sie hat dich auch geschlagen? Aber wie? Ja, genau. Dein ganzes Leben lang? Also dein ganzes Kinderleben lang? Ja, ich bin mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen. Wohin? Ich habe eine Lehre angefangen als Krankenschwester. Ah, und konntest da wohnen dann? Im Schwesternwohnheim, da hat mein Lehrer für gesorgt damals. Lebt deine Mutter noch? Nein, sie ist dieses Jahr verstorben. Wie war denn dein Verhältnis zu ihr, als die Mutter eine alte Frau war? Ich habe mich gekümmert. Du hast dich gekümmert? Finanziell und auch, ich habe alles getan, um ihr zu helfen. Hat sie denn ihre Meinung über dich im Laufe des Lebens dann geändert? Nein. Nein? Als sie gestorben ist, 3 Tage vorher, bin ich extra 3 Tage ins Krankenhaus zu ihr gefahren, weil ich etwas weiter weg wohne jetzt und wollte in Ruhe Abschied von ihr nehmen, weil ich wusste, dass sie sterben muss oder im Sterben liegt. Und ich mir da erhofft habe, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander mal in einem Raum alleine zu reden. Und die Möglichkeit, ich habe mir da so viel von versprochen. Und die Möglichkeit hattet ihr doch dann sicher, oder? Die hatten wir auch, ja. Und selbst aber meine Mutter hat mich nicht beachtet. Sie hat immer zum Fenster rausgeguckt. Wie? Deine Mutter liegt im Sterben. Ja. Schwer krank. Ja. Am Ende ihres Lebens. Wie alt war sie da? Ich weiß, dass ich sterben muss, ja. Wie alt war sie da? 87. 87. Und die Tochter, du kommst zu ihr ans Sterbebett. Ja. Und sie guckt dich nicht mal an? Nein. Ihr habt gar nicht... Als meine Geschwister in den Raum reingekommen sind, hat sie die Augen aufgemacht, hat sich gefreut und ich stand daneben, wie immer, und sie hat mich nicht beachtet. Wie viele Geschwister gab es oder gibt es? Fünf. Fünf, so viele? Ja. Und sie hat alle anderen gut behandelt, nur dich nicht? Genau so ist es, weil sie mir die Schuld an allem gegeben hat, weil ich zu früh auf die Welt gekommen bin. Aber es war nicht meine Schuld. Nein, ich habe mit meinem Vater ja darüber gesprochen. Mein Vater war später trockener Alkoholiker und ich habe mit ihm viele Gespräche darüber geführt und er hat gesagt, nein, das ist nicht deine Schuld gewesen. Schuld war der verdammte Krieg, die Gefangenschaft. Mhm. Dann. Aber Heidi, ich kann es gar nicht glauben, dass es nur daran liegt. Du hast gerade das nur erzählt mit dem Alkohol, ja, aber ist vielleicht noch irgendwas anderes vorgefallen, was du bis heute nicht weißt? Könnte das sein? Meine Mutter war eine sehr kalte Frau und harte Frau. Sie hat Gefühle überhaupt nie, also schwer gezeigt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mich jemals auf den Arm genommen hat. Hat sie denn oder in den Arm genommen? Ja, hat sie denn die anderen Geschwister mal auf den Arm genommen? Ja, die älteste Schwester, den jüngsten Bruder und die jüngste Schwester. Nun hat ja dein Vater das alles mitgekriegt, all die Jahre, dass die Mutter so schlecht ist zu dir. Der hat dich auch nicht beschützt. Nein, er hat zugeguckt. Das habe ich ihm auch vorgeworfen. Hat er sich dafür entschuldigt? Später? Nein. Auch nicht später? Nein, es war halt eine schwere Zeit, habe ich zur Antwort bekommen. Und nochmals, die Mutter hat, als sie dann älter und älter und älter wurde, niemals ein Wort der Reue gezeigt oder der Entschuldigung ausgesprochen. Nein, ich habe ja immer gedacht, wenn man älter wird, verändert man sich ja auch. Ne? Das ist ja ein ganz normaler Lauf. Manche werden auch immer starrer. Ja, sie wurde immer bockiger, das ist richtig. Also sie hat in ihrem Standpunkt festgehalten, bis zum Ende, kann man sagen. Heidi, ich habe gerade diese Szene im Sterbezimmer vor Augen, wie du sie gerade geschildert hast, die mir für dich so leid tut. So ja, leid. Das war furchtbar für mich. Du gehst dorthin und die Mutter guckt dich nicht an. Wie war das Ende? Hast du noch irgendwas zu ihr gesagt? Hat sie? Ja, natürlich. Was hast du gesagt? Als ich gegangen bin, habe ich gesagt, Mama, wir sehen uns dieses Leben nicht mehr. Und ich möchte, dass du mir in die Augen guckst und dich von mir richtig verabschiedest. Das habe ich verdient. Das hat sie nicht gemacht. Und sie hat mich einfach stehen lassen. Sie hat woanders hingeguckt. Krankenschwestern haben mich dann einfach rausgebracht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Sie hat kein Wort gesagt, sie hat dich nicht angeschaut. Und nicht mal meine Hand hat sie genommen, die ich ihr gegeben habe. So hat sie mich gehasst. Hast du sie auch? Nein. Wie kommt das? Eigentlich müsstest du doch sie auch sehr ablehnen. Nein, das habe ich nie gemacht. Hast du um ihre Liebe gebettelt? Ja. Bis zum Schluss? Ich habe alles für sie getan. Du wolltest so gerne geliebt werden von ihr. Ich wollte nur einmal hören, dass sie mir sagt, ich bin stolz auf dich. Du machst alles gut und ich freue mich, dass es dir gut geht. Oder ich glaube, wenn sie so einen Satz auf dem Sterbebett gesagt hätte, hätte sie alles wieder gut machen können, was sie im Leben vorher falsch gemacht hat. Richtig. Aber sie hat es nicht gesagt. Nein, ich war schwer lungenkrank als sechsjähriges Mädchen. War ein halbes Jahr im Lungenkrankenhaus. Mir ging es wirklich ganz schlecht. Die hat mich kein einziges Mal besucht. Keinen einzigen Tag. Denkst du jetzt heute, nachdem sie tot ist, auch noch oft an sie? Ja, ich denke über viele Sachen nach. Aber ich sag mir, meine Mutter muss jetzt jemand anderen Rede und Antwort stehen. Da bin ich mir sicher. Das ist eine gute Einstellung. Liebe Heidi, es tut mir total leid, aber ich muss jetzt aufhören, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du hörst die Musik. Aber ich biete dir an, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Einverstanden? Ja, ja, ist okay. Das machen wir. Liebe Heidi, alles Gute und du legst bitte auf. Ja, mach ich. Tschüss. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Andreas Fulford und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.